Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus die Klagelieder, Kapitel 3, Vers 22 bis 24. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu, groß ist seine Treue. Meine Seele spricht, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Gott segne dieses Wort. Treue Liebe. In dieser Bibelpassage hier aus den Klageliedern lernen wir von Gottes treuer Liebe. Und wenn man das jetzt eben so durchgelesen, was wir eben gelesen haben, sich mal nur so betrachtet, ohne Zusammenhang, klingt es ja hoffnungsvoll und es ist es auch. Aber Klagelieder hier, die Klagelieder sind die Klagelieder Jeremias, der auch das Buch Jeremia geschrieben hat. Und Klagelieder sind eben dazu da, zu trauern und Trauer auszudrücken. Und zu der Zeit der Israeliten, im Alten Testament, war das eben bei Trauerfeiern sozusagen der Fall, wenn Menschen gestorben sind. Und die Klagelieder sind hier, wie Jeremia das schreibt, klagt er nach der Zerstörung Jerusalems. Und das ist, als die Babylonier gekommen sind und dann die Israeliten, die Hebräischen, das hebräische Volk, die meisten Menschen ins Exil weggetragen haben, ja, als Sklaven sozusagen nach Babylon. Und Jeremia beklagt das hier. Und es ist, ja, lies das mal durch, das ist nicht so einfach, aber wir sehen hier doch, dass Jeremia Hoffnung hat, denn er wendet sich Gott zu. Er klagt zwar und auch zu Recht, aber er erkennt, dass Gottes treue Liebe stets fest, ein fester Anker ist und fest bleibt. Und Gottes Gnade nimmt kein Ende, sein Erbarmen hört nie auf. Und auch jeden Morgen ist es neu. Ja, das ist also Gottes Liebe und Treue ist so groß. Und unser Jesus Christus sagt uns auch, wir sollen uns nicht um morgen sorgen, sondern die Sorgen von heute sind genug für heute. Jeremia hat eben eine Herzensangelegenheit, obwohl er in diesem Chaos und in dieser Zerstörung das alles erfahren muss, und er erfährt hier, auch wie sein Volk weggetragen wird ins Exil als Sklaven, trotz allem hat er Hoffnung, und das kommt besonders aus, wo seine Seele dann spricht, also Jeremias Seele, in Vers 24, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Und das bezieht sich auch für uns auch auf heute so, für unser Leben, in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, so haben wir auch Gottes treue Liebe in unserem Leben. Es ist eine Herzensangelegenheit als reuige Sünder, die wir zu Jesus Christus kommen und in unserer persönlichen Beziehung zu Christus gedeihen und wachsen. So hilft uns Jesus besonders in Situationen von Kummer und Trauer und wo wir nicht mehr weiter wissen, dass wir auf ihn hoffen. Denn das ist Jesus Christus verändert sich nicht. Christus ist derselbe, gestern und heute und für alle Ewigkeit. Das sagt uns die Bibel auch. Und wir haben seine treue Liebe in unseren Herzen. Wir nennen das auch die Agape-Liebe, ja, Agape. Also die Gottesliebe, das ist anders als menschliche Liebe. Und wir können darauf bauen, denn Jesus Christus hat uns sein Versprechen gegeben, sogar bevor er gestorben ist, für uns am Kreuz und wieder auferstanden ist und dann in den Himmel gefahren ist, hat er uns seine Liebe schon ausgedrückt in und das, was er getan hat. Also geht mal rein in die Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und auch Johannes, und lest mal durch, da lernen wir so viel über Christus' Liebe für alle Menschen. auch die, die ihm Böses wollen. Und er ist vom Bösen umgeben, ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten zum Beispiel, aber auch von vielen anderen Antagonisten. Und genau wie wir auch heute, wir haben eben auch als Christen, die werden wir oftmals am Rand gestellt oder wir werden verspottet oder wir erfahren dieses Leid in vieler anderer Weise auch. Aber das ist nicht gegen uns persönlich, sondern das ist, weil wir als Christen Jesus Christus Zeugnis geben und anderen die gute Nachricht erzählen. Das ist der Teufel, das ist der Satan, der in anderen Menschen wirkt und eben dann uns auch, andere Menschen uns dann auch verurteilen, auch wenn sie sich selber vielleicht gar nicht dessen bewusst sind. Also, nehmt euch das zu Herzen, so ist das. Und die Klagelieder helfen uns auch Mut zu machen, dass da Hoffnung ist. Und jeder Tag ist ja auch neu. Und das ist ja auch ein Segen. Und wir tun gut daran, uns an die treue Liebe uns von Jesus Christus zu erinnern, zu allen Zeiten. Lieber Jesus, wir danken dir für deine treue Liebe, wie das hier dargestellt ist in den Klageliedern im dritten Kapitel mit Jeremia. Und wie Jeremia auch, ist die Einladung auch, dass wir uns dir unterordnen und dass wir dir, ja, dich auch anflehen, klagen, unser Leid, was auch immer es ist, dass wir zu dir kommen, egal was es ist. Denn es ist eine Herzensangelegenheit und du hilfst uns durch schwierige Zeiten und Situationen und in allen Lebenslagen. Das lädst du uns ein, zu dir zu kommen. Aber auch wenn wir Freude empfinden, ja, und dass wir dankbar sind für so vieles, können wir auch dankbar sein und sollten wir auch zu dir zu kommen. Die Einladung ist da und deine treue Liebe ändert sich nicht, denn du änderst dich nicht. Du bist unser Herrgott und du leitest uns auf allen Wegen und weist uns immer den rechten Weg. Und dafür danken wir dir und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus' Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.